Hallo erstmal, hallo und herzlich willkommen. Wir haben ein paar technische Schwierigkeiten, es wird deswegen keine Präsentation geben. Wahrscheinlich ist die Lampe durchgebrannt von dem Beamer, aber da müssen wir dann halt heute mit leben. Ja, herzlich willkommen erstmal auch im Namen der Gruppe 180 Grad. Wir haben das Ganze angeleiert. Herzlich willkommen auch im Rahmen vom Fachschaftsrat Sozialwissenschaften und dem DGB, mit dem wir das zusammen in Kooperation machen. Und ein herzliches Willkommen erstmal an Herrn Sohoff, unseren heutigen Referenten. Bevor ich ein bisschen was Einleitendes sagen werde, dann noch kurz zum Ablauf und ein paar organisatorische Sachen. Wir haben draußen einen Büchertisch aufgebaut. Da gibt es einen Tisch mit so Büchern und Broschüren, die man sich einfach so mitnehmen kann, und einen Büchertisch mit Büchern auf dem Boden umplanen. Und wir haben jede Menge Bücher vom Referenten dabei, das neue Buch, das man jetzt auch heute zum Vorzugspreis von 12 statt 18 Euro kriegen kann. Wer also jetzt mitnehmen will, kann am Ende der Veranstaltung dann bezahlen. Da kann man alles, was man hier nicht so richtig mitkriegt, aber total spannend findet, nochmal genauer nachlesen. Genau. Dann können wir nochmal den Ankündigungen, es gibt jetzt morgen noch mit ganzem Lob auf einen Workshop gehen. Ab 12 Uhr im Asta. Wir haben bisher 5-6 Anmeldungen, das heißt, wir können auf jeden Fall noch ein paar Leute bezahlen, das hinnehmen. Wer also morgen spontan noch Zeit hat und wieder in Eisenach, was in Hamburg sein wird, kann da also gerne vorbeikommen ab 12 Uhr. Und wir möchten hinweisen auf die nächste Veranstaltung, die wir als Gruppe machen. Das wird am 15. Juni sein, also im Rahmen des Antifehl mit Wolfgang Arno Bergemann, zum Thema vor lauter Reichtum arm oder warum kann die Politik die Krise nicht stoppen. Genau, und dann jetzt zum Ablauf. Ich hätte jetzt kurz noch ein bisschen was Einleitendes sagen. Dann werden wir den Vortrag bekommen. Wir wollen danach den Vortrag eine Pause machen. Das ist jetzt die Frage, wie die Verständnis, konkrete Verständnisfragen werden wahrscheinlich direkt danach machen. Dann eine Pause und dann wollen wir in die Diskussion einsteigen. Das ist, glaube ich, ganz gut, um sich nochmal kurz zu sammeln. Können wir nochmal einen aufnehmen. Genau. Und von vorne weg, der Vortrag, wir werden den aufzeichnen. Ja, also nachher in der Diskussion, das werde ich dann nochmal sagen, irgendwie nicht will, dass Frank ja selber irgendwie da drauf ist, oder dass wir ihn kurz anzeigen und dann das ihn rausschneiden, oder dass Frank selber nochmal einsprechen, die Frage, und dann ist das irgendwie. Genau, sonst kurz, von uns sozusagen vorneweg, worüber zumindest in weiten Teilen gerade Einigkeit herrscht, ist, dass sich das kapitalistische System gerade in einer Krise findet, zumindest momentan. Also bis auf so ein paar sehr motorische Gesundheiter, wie kannst du das auch nennen, da gibt es eigentlich niemanden, der das gerade bestreitet. Nur die Ursachen und das Ausmaß der jetzigen Krise sind relativ unklar. Häufig wird als Ursache angeführt, das wäre halt einfach die Regierung, die Zockerei von Bankern und Spekulanten gewesen. Oder dass halt einige Menschen oder größere Gruppen halt über die eigenen Verhältnisse gelebt hätten, also eine totale Individualisierung von Ursachen. Irgendwie nichts wirklich tiefer gehen ist, auch über das Ausmaß ist man bisher unklar. Ist das jetzt eigentlich eine Finanzmarktkrise, eine Immobilienkrise, nur haben wir es jetzt schon mit einer Staatskrise zu tun, ist es eine Überakkumulationskrise oder haben wir es gar mit einer grundlegenden Krise des Kapitalismus zu tun? Was auf jeden Fall für uns als Gruppe klar ist, ist, dass die Erklärungsmodelle, die die Wirtschaftswissenschaft und ein Großteil der Linken anbieten, irgendwie zu kurz greifen. Also in einigen Teil der Wirtschaftswissenschaften wird die Krise mittlerweile auch schon als Chance verkauft für die betriebswirtschaftliche und nationale Neupositionierung in der internationalen Konkurrenz. Und da scheint es auch so zu sein, dass das auch bei einigen der Linken, also einige Linke, das wenig verstehen, wenn sie davon sprechen, die Krise nutzt zum Beispiel jetzt der deutsche Imperialismus als Chance, um sich entsprechende Vormachtpositionen zu finden. Oder die das Ganze dann nur als Strategie des Kapitals begreifen, neue Umverteilungskämpfe von unten nach oben führen zu können. Also was wir auf jeden Fall finden, ist, dass Neoklassik oder bürgerliche VWL noch sozusagen der traditionelle Marxismus mit seinem Denkmodell die Krise wirklich erklären kann. Und deswegen haben wir heute Ernst Lohmoff eingeladen. Er ist in der Redaktion der Zeitschrift Krisis, macht seit langem, arbeitet an dem Projekt sozusagen Wert- und Wertabspaltungskritik, das ist sozusagen der theoretische Rahmen, und hat gerade sozusagen auf neue Tränke, das ist die große Entwertung. Das ist dieses Ding da. Das ist dieses Ding. Die beiden begreifen dabei Kapitalismus schon im Anschluss an Marx als ein höchst irrationales Fetischsystem, dessen Selbstzweck der Kapitalverwertung auf Dauer aber nicht mit dem ungeheuren Potenzial stofflicher Reichtumsproduktion kompatibel ist. Und das deshalb einer unkontrollierbaren historischen Dynamik unterlegt, die letztlich die eigene Selbstzerstörung herbeiführen muss, wenn die Menschheit es nicht schafft, diese Dynamik irgendwie aufzuheben. Dass man diese Selbstzerstörung des Kapitalismus nicht einfach freudig erwarten kann, ist klar, denn nicht nur ist unklar, was danach kommt, denn wir nichts dagegen tun, wahrscheinlich eine noch größere oder schlimmere Barbarei. Und es sei denn, wir die kapitalistische Produktionsweise auch weiterhin Menschen vernutzen und ihre Lebensgrundlagen aufbrauchen und zerstören. Die aktuelle Krise verstehen Sie dabei als momentan Ausdruck einer tiefer liegenden Strukturkrise des Kapitalismus, die sich bereits seit den 70er Jahren als Krise der Arbeit deutlich bemerkbar macht. Und diese Krise konnte nur durch eine ungeheure Auftürmung von fiktivem Kapital überhaupt überspielt und verschoben werden. Das ist sozusagen was, das ist der Brenn, und kann ich jetzt nochmal ausführlich erklären. Deswegen übergebe ich das Wort an dich. Danke. Einen schönen Veranstaltung.